Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. As they ate their meal together, Jesus spoke to Simon Peter. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Simon, son of John, do you love me more than these? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. Spricht Jesus zu ihm, Weide meine Lämmer. Jesus spoke to him, Feed my sheep. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Then he spoke a second time to him, Simon, son of Jonah, do you love me? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. Spricht Jesus zu ihm, Weide meine Schafe. Jesus said to him, Feed my sheep. Spricht er zum dritten Mal zu ihm. Then he spoke a third time to him. Simon, Sohn des Johannes, Simon, hast du mich lieb? Simon, son of Jonah, do you love me? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Peter was sad because he asked him a third time, do you love me? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. He said to him, Lord, you know all things, you know that I love you. Spricht Jesus zu ihm, Weide meine Schafe. Jesus said to him, Feed my sheep. Eine tolle Geschichte aus der Bibel. We just heard a great story from the Bible. Und es passt wunderbar in die Zeit hier rein. And it really pertains to this time. Wir haben ja die heilige Auffahrt gefeiert miteinander. We celebrated the holy ascendance of Jesus. Ascending, yes, genau. Und ich habe mich da eben mit dem Thema auseinandergesetzt und habe mich gefragt, so, ja, was waren denn die letzten Worte, bevor dann Jesus in den Himmel aufgefahren ist? And I was thinking about it. What were the last words that Jesus spoke before he ascended into heaven? Und dann habe ich eben diese Geschichte gefunden. And then I found this story. Und es ist sehr spannend, was da nämlich passiert ist. And it's really exciting what happened. Weil Jesus, der ist den Jüngern das dritte Mal wieder erschienen. Because Jesus appeared to the disciples the third time already. Ja, nachdem er ja gekreuzigt worden ist, erscheint er einfach seinen Jüngern wieder. After he was crucified, he appeared to his disciples. Und Jesus begegnete seinen Jüngern dann am See Genezareth. And then he met them on the Sea of Galilee. So, und dann sah er, wie die gerade am Fischen waren. And he saw how they were fishing. Das war eine glücklose Fischerei, denn sie hatten nichts gefangen. And it was a really unfortunate fishing expedition because they caught nothing. Und Jesus stand da so am Ufer und hat gerufen, werft die Netze nochmal auf die andere Seite aus. And Jesus stood on the shore and shouted to them, throw your nets on the other side. Ja, und dann war da dieser Petrus, der hat gemerkt, hier stimmt was nicht. And then Peter realized something wrong here. Ja, ich glaube, der hatte so ein Déjà-vu, das habe ich doch schon mal erlebt. He had a Déjà-vu and he thought, I've experienced this before. Und er erkannte den Herrn. And he recognized the Lord. Hatte sich schnell angezogen, weil er war nackt. And he put on his clothes quickly, for he was naked. Und dann haben sie die Netze ausgeworfen. And then they put the nets down. Und die hatten so viele Fische gefangen, dass die Netze drohten zu reißen. And they caught so many fish that the nets threatened to break. Und dann sind sie an Land gegangen und dann haben sie gemeinsam gekocht, Fische gekocht und gegessen. And then they came to the shore, then they ate fish together. Und sie waren ganz leise. And they were very quiet. Das war ein besonderer Moment. It was a special moment. Ja. Und nun, wenn man das so anschaut, Jesus, sein Dienst hat angefangen damit, dass er den Fischern begegnet ist und sie ihnen gesagt hat, sie sollen Menschenfischer werden. And so the ministry began when Jesus met his disciples and told them that they would be fishing for people. Und bevor er zurückgeht zu seinem Vater und die Hütten vorbereitet, and before he would go back to his father and prepare the mansions, kommt dieselbe Botschaft wieder. The same message comes again. Weil da ist die Botschaft enthalten, ihr sollt Menschenfischer werden. Because this is the message, you should be fishers of men. Das ist quasi der Missionsbefehl. It was the great commandment. Und dieser Missionsbefehl, der Befehl der Nachfolge, ist keine Sache, die man so nebenbei machen kann. And this commandment is not something that you can do on the side. Ist die echte Nachfolge fordert von dir dein ganzes Leben. It's true discipleship. It is required of you your whole life. Alles, was du dir vorstellen kannst, was mit deinem Leben zu tun hat, das wird gefordert in der Nachfolge zu Jesus Christus. Everything that you can imagine about your life, this is required from you as a disciple of Christ. Und das ist noch nicht alles. And that's not all. Da kommt noch etwas, das ist noch viel größer. There's something else that's even bigger. Es fordert deine ganze Liebe. It requires all your love. Alles, was dein Herz aufbringen kann. Everything that's in your heart. Denn nur durch diese Liebe, die wir den Mitmenschen bringen können, because only through this love that we can share with others, beweisen wir unsere Liebe zu Jesus Christus. Do we prove our love to Jesus Christ? Und das ist nicht immer so einfach, ganz ehrlich gesagt. And that's not so easy, to put it mildly. Na, wir haben ein gutes Beispiel, Petrus. Ja. We have a good example, Peter. Ja, der hat jetzt erst gerade kürzlich Jesus dreimal verleugnet. He just recently he had denied Jesus three times. Und Jesus kommt jetzt und zeigt ihm, wie die Liebe zu ihm wirklich zum Ausdruck kommt. And Jesus came to him and showed him how love to Jesus expresses itself. Nämlich darin, dass wir die armen und schwachen kleinen Schäflein weiden und uns um sie kümmern. And it is by taking care of the poor and helpless sheep and lambs. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von uns hat nicht auch schon mal versagt? But let's be honest. Who of you have failed before? Wir sind doch alle ein bisschen verständnisvoll mit Petrus, oder? We can understand Peter very well. Ja, und meine, wer hat nicht schon einmal diplomatisch versucht, das Evangelium zu verkündigen? Who hasn't tried to proclaim the gospel in a diplomatic way? Ist das richtig, diplomatisch das Evangelium verkünden? Is that correct to preach the gospel diplomatically? Das ist nicht unbedingt politisch korrekt, wenn ich sage, Jesus ist der einzige Weg. It's not really politically correct if I say Jesus is the only way. Aber es ist die Wahrheit. But it's the truth. Ja. Ich war öfters mal politisch. I have been political in the past. Oder wer hat nicht schon mal eine Gelegenheit ausgelassen aus Menschenfurcht? How many times have we forfeited opportunities because of pleasing people? Ja, wir sind da unterwegs bei den Rockern. We were on our way with the rockers. Und da gibt's schon mal Typen, die sind zweimal so breit wie ich, ja? And then you meet these guys, they are two times as wide as me. Ja, dann sagst du hallo. And you say hi. And you have to look them back and forth, up and down. Wenn er dann sagt, was willst du? And then he says, what do you want? Jesus liebt dich. Jesus loves you. Ist nicht immer so einfach. It's not always so easy. Ja, das passiert uns wahrscheinlich alle irgendwann mal, oder wenigstens mir passiert das. And I think this happens to all of us, at least it happens to me. Aber das Schöne ist, Jesus versteht das auch. But the great thing is that Jesus understands this as well. Weil keiner liebt euch so sehr wie Jesus selber. Because no one loves us like Jesus does. Und Jesus zeigt, wie Petrus die Sache wieder gut machen kann. And he showed how Peter could make things good again. Und zeigt es euch. And he shows us. Und es geht so. And it's like this. Weide seine Schafe. Feed my sheep. Weide seine Schafe. Feed his sheep. Weide seine Schafe. Feed his sheep. Und dann geht die Geschichte dann aber weiter, ja? And then the story goes further. Jesus sagt dann zu Petrus, Jesus says to Peter, solange du jung warst, hast du selbst bestimmt, wohin du gehst. As long as you were young, you went where you would. Aber eines Tages werden die Menschen auch dich ans Kreuz nageln. But one day, men will take you and nail you to the cross. Und du wirst dahin gehen, wo du nie hingehen wolltest. And you will go where you didn't want to. Und dieser Tag kam. And this day came. Tatsächlich ist es so, dass Jesus an das Kreuz geheftet wurde. It was so that Peter was nailed to the cross. Und es gibt da so eine Sage. And there's a saying. Und da heißt es, dass Petrus angeblich gesagt hat, bitte kreuzigt mich mit dem Kopf nach unten. Legend says that Peter said, please crucify me upside down. Denn ich bin es nicht wert, auf dieselbe Weise zu sterben wie mein Herr. Because I am not worthy to die in the same way as my Lord. Da ist vieles passiert im Herzen von Petrus. Many things happened in the heart of Peter. Von dem, der Angst hatte, zu Jesus zu stehen. The one who had fear to stand by Jesus. Bis zu dem, der auf die brutale Art sterben wollte, weil er sich nicht als würdig sah. To the one who died in such a way because he didn't feel worthy to die the way Jesus did. Und das können wir lernen für unser Leben. And what can we learn for our lives? Petrus verdankte seiner Liebe zu Gott sehr viel. Jesus owed his love to God very much. Er hat eine große Aufgabe bekommen. He had a great commission given to him. Und das verdankte er seiner Liebe zum Herrn. And he owed his life to the Lord. Aber das ist nicht das Einzige, was er bekommen hat. But that's not the only thing he received. Er verdankte seiner Liebe zum Herrn auch das Kreuz. He owed his life to the Lord by going to the cross. Und die Liebe zu Jesus Christus ist immer mit Verantwortung und mit Opfer verbunden. And the love to Christ is always connected with sacrifice and responsibility. Und, ja, mit Verantwortung. Und ich sage, darum geht hinaus und macht Jünger. That's why go out and make disciples. Aber verkauft ihnen bitte kein Wohlgefühl-Evangelium. But don't sell them a comfortable Christianity. So groß ist die Versuchung. The temptation is so great. Zu sagen, wenn du bei Jesus bist, dann fühlst du dich gut, dann geht's dir gut. To say, if you are with Jesus, then everything will go well and you'll feel good. Ja, und dabei hat es sehr viel mit Opferbereitschaft zu tun. But actually it has a lot to do with being ready to sacrifice. Und mit anderen Dingen ja auch, oder? And with other things as well. Ich könnte jetzt einen Test machen und sagen, stehen mal alle auf, die 100% gesund sind. I would like to make a test. I could make a test and say, everybody can stand who is 100% healthy. Aber das ist nicht nötig. Mein Arzt hat zu mir gesagt. But it's not necessary, my doctor said to me. Die Leute, die sagen, die sind 100% gesund, die wurden nur schlecht untersucht. The people who say they are 100% healthy were only checked badly. Es geht nicht einfach nur um ein Wohlbefinden. Wir haben eine Botschaft, die ist so viel reicher und wichtiger. It's not just about prosperity. We have a message that is so much bigger and more important. Wenn wir wiedergeboren sind im Herrn, if you are born again, was haben wir dann hier auf der Erde noch verloren? What do we lose here on the earth? Nix. Nothing. Ich will zu meinem Papa. I want to go to my dad. Ich will zu ihm. Ich warte schon lange. I want to go to him. I want to see him. I've been waiting a long time. Was mache ich denn noch hier? What am I still doing here? Das ist die Vorhölle. This is pre-hell. Oder? Ich stelle es mir da oben viel schöner vor. I imagine that it's much, much better up there. Wir bekommen als Menschen, die verbunden sind mit Jesus Christus, eine wertvolle Aufgabe. We as people who are connected to Jesus Christ have received a valuable task. Weide meine Schafe. Feed my sheep. Weide meine Schafe. Feed my sheep. Weide meine Schafe. Feed my sheep. Und dann dürfen wir auch nicht erzählen, so, dass es was ganz anderes ist, sondern wir sollten wirklich, also sowas von Wohlgefühl oder so. And so we shouldn't explain it to be something else, like good feelings. Kürzlich haben meine Kinder sich einen Spaß erlaubt. Recently my children allowed themselves some fun. Die haben den Inhalt von Flaschen getauscht. They exchanged the contents of bottles. Und ich wollte was Süßes trinken. And I wanted to drink something sweet. Und da war es ganz normales Wasser darin. And there was only normal water inside. Und das schmeckte auch so übel. And it didn't taste good. Normalerweise schmeckt Wasser gut. Normally, water tastes great. Aber wenn du glaubst, es ist was Süßes drin. But when you think there's something sweet inside. Ich konnte den ganzen Tag kein Wasser mehr trinken. The whole day I couldn't drink any more water. Und so geht es einem, wenn wir ihn so versuchen, zum Christ zu machen. And so it's the same when we try to bring someone to Christ. Und sagen, du kriegst so Flügel und schwebst den ganzen Tag durch die Welt und es ist alles so schön. And we tell them, you will get wings and you will just fly through life and everything's going to be great. Die Botschaft lautet, du bekommst eine wunderbare Verantwortung. The message is, you will get a wonderful responsibility. Und du wirst Opfer bringen. And you will sacrifice. Aber der Herr trägt dich. But the Lord will carry you. Fürchte dich nicht. Fear not. Und wenn wir genau das machen, wenn wir rausgehen und wir weiden die Schafe. And when we go out and we feed the sheep. Ja. Die Kinder Gottes, die Menschen, die Jesus so sehr liebt. The children of God, the people that Jesus loves so much. Ja, dann verkünden wir das Evangelium auf eine Art und Weise, die so herrlich und wunderbar ist, dass wir keine Worte mehr brauchen. Then we proclaim the gospel in such a wonderful and beautiful way that we hardly need words. Franz von Assisi soll schon gesagt haben. St. Francis of Assisi said, predige das Evangelium so gut du kannst. Preach the gospel as good as you can. Und wenn nötig, gebrauche Worte. And when necessary, use words. Und jetzt, wenn wir den Bibeltext nochmal anschauen, das ist ganz speziell, wie Petrus angesprochen wird. And if we look at the Bible text again, we see how personally Peter was spoken to. Jesus nennt seinen persönlichen Namen. Jesus uses his personal name. Simon, Sohn des Johannes. Simon, son of Jonah. Ja, er nennt ihn nicht bei seinem Amtsnamen Petrus. He doesn't call him by his official name, Peter. Denn es geht um einen ganz persönlichen Entscheid. Because it's about a very personal decision. Willst du mich lieben? Do you want to love me? Das ist die Frage, die Jesus stellt. This is the question that Jesus asks. Erst kommt dein Herz und dann kommt dein Auftrag. First your heart and then your task. Bevor du nicht inbrünstig aus deinem ganzen Herzen sagen kannst, ich liebe Jesus. Before you can say really deeply from your heart, I love Jesus. Dann fange nicht an, die Schafe zu hüten. Then don't start to feed the sheep. Und doch ist es meist so, dass wir schon mitten im Dienst stehen. And it's usually this way that we're standing in the middle of ministering. Ohne genau zu wissen, wo unser Herz steht. Without knowing how our heart is doing. Aber genau damit kommt dann das Amt in den Vordergrund und nicht die Liebe. And then the ministry or the service comes before love. Und man kann ganz leicht stolz werden auf seinen Dienst. And you can get very proud easily about your ministry. Kürzlich ist meine Frau nach Hause gekommen und hat gesagt, du, ich habe eine alte Bekannte von unserer damaligen Church getroffen. My wife came home recently and she said, hey, I just met somebody from our old church. Und ich sagte, ja, toll, und hast du ein bisschen was erzählt von uns? Yeah, and then I explained some things about what we're doing. Sagte sie, nein, ich kam nicht dazu. And she said, no, I wasn't able to say anything. Die hat mir 30 Minuten lang erzählt, was sie alles Tolles im Reich Gottes gemacht hat. Because they took 30 minutes and just explained to me all the things they do for God's kingdom. Sie hat eine Gebetsgruppe gegründet. They have started a prayer group. Und dann war sie weise genug, die auch wieder loszulassen und neue Leute einzusetzen. And then they were wise enough to put in a new person so they could let this ministry go. Und da hat sie mitgemacht und das hat sie organisiert. And this she did this and she organized that. Wisst ihr, das sind alles so wunderbare Dinge, was die Frau gemacht hat. These are wonderful things that the woman did. Ich meine das so. Das sind wirklich wichtige, wunderbare Dinge im Reich Gottes. They are really great things in the kingdom of God. Aber sie hat ihren Lohn bereits schon auszahlen lassen. But she already had her reward. Nämlich in Anerkennung. Honor. Recognition. Sie hat ihre Schätze nicht im Himmel gesammelt. She didn't collect her treasures in heaven. Jesus spricht Petrus an, liebst du mich? Jesus addresses Peter, do you love me? Indem er nämlich sagt, du Simon, nicht die Amtsperson, sondern du Simon, liebst du mich? In that where he said to him, Simon, not you the official, Peter, but Simon, do you love me? Und das ist einfach die Botschaft, sucht immer zuerst die Liebe zum Herrn. And that's the message, always seek the love of Christ. Wie könnten wir rausgehen? We can go out. Zu den harten Jungs. To these tough guys. Ohne Liebe. But without love. Das geht nicht. That doesn't work. Und ich frage dich heute Morgen. And I ask you this morning. Liebst du Jesus? Do you love Jesus? Liebst du Jesus? Do you love Jesus? Liebst du Jesus? Do you love Jesus? Dann sage ich dir, dann handle erst, wenn du wirklich inbrünstig sagen kannst, ich liebe. Then I say to you, then only serve him when you can say it from the depths of your heart, I love him. Und wenn du diese Liebe in dir hast und sie füllt dich ganz. And if you have this love and it fills you totally. Dann sage ich dir, dann brauchst du keinen Evangelisationskurs mehr. And then I tell you, you don't need to go to an evangelism course. Ich hoffe, du hast keinen ausgeschrieben, Rob. I hope you don't have one here. Das ist sicher gut, die Kurse hier da. I'm sure these courses are good. Aber stellt euch vor. But imagine. Ihr habt Liebe ohne Ende. You have love without end. Es geht aus euch raus, weil es schon viel zu viel ist. There's so much love that it just flows out of you. Was willst du noch lernen? What do you want to learn? What more do you want to learn? Jede Berührung mit den Menschen, mit den Schäflein. Every touch that you have with people, with sheep. Das ist die Liebe Gottes. They feel the love of God. Dann bist du Mensch gewordene Evangelisation. And then you have become evangelism in person. Wisst ihr, die schlimmsten Biker, die gibt's ja in Wien. The worst bikers, they are in Vienna. Das erste Mal, dass ich richtig bedroht worden bin, das war in Wien, ja? The first time I was really threatened was here in Vienna. Ich glaube, sie haben gesagt, für zwei Personen brauchen sie etwa zwei Sekunden. But they say for two people you need two seconds. Aber ich konnte nicht anders, als diesen wilden Kerl zu lieben. But I couldn't do anything else but love this wild guy. Und er konnte sich einfach der Liebe nicht mehr entziehen. And he just couldn't escape this love. Und gestern haben meine Brüder zu mir gesagt, ja, was hast du denn? Der ist ja gar nicht so wild. And my brother said to me, what did you do? He's not so wild anymore. Und sie nannten ihn Papa Josef. And they called him Papa Joseph. Ich habe den auch anders erlebt, den Papa Josef. I've experienced Papa Joseph differently. Über den Glauben und die Gemeinschaft mit und dieses Weiden von Schäflein können wir bei den Rockern viel lernen. We can learn a lot about evangelizing and about the love of Christ through the Rockers. Das könnte man nicht meinen, wenn wir sie so anschauen, dann sehen sie nicht so aus. You might not think so if you look at them, because they might not look like it. Wie sehen sie aus? Hart? They look hard. Ja, rücksichtslos. Reckless. Herrschsüchtig. Ich bin herausfordernd. Machtgierig. Die wollen, power hungry. Ja, yes, genau, power hungry. Power hungry. Aber ich sage euch, man muss die Kultur kennen und eben auch mal die andere Seite anschauen. But you have to get to know the culture and then see them from a different perspective. Da ist viel üble Geschichten, spielen da mit. There are a lot of crazy stories that you hear. Aber jede Medaille hat immer zwei Seiten, die hat auch eine positive. But every coin has two sides, there's also a positive side. Die Männer zum Beispiel in solchen Clubs, die haben sich voll und ganz ihrer Aufgabe dem Club verschrieben. So the men in these clubs, they have totally committed themselves to the tasks of their club. Die tragen ihre Abzeichen. They wear their badge auf der Weste, on their vest, und vorne, on the front and on the back. Aber nicht nur da, sondern auf ihren Shirts. Not only that, on their shirts. Am Gurt. On their belt. Schaut mal. Ist der nicht schön? On their bodies. Und sie tätowieren es sogar in die Haut. And they tattoo it on their bodies. Alles in ihrem Leben muss sich den Interessen des Clubs unterordnen. Everything in their lives have to submit to the interests of the club. Der Beruf. Their profession. Alle Interessen, Hobbys. All their interests, all their hobbies. Sogar die Familie. Even the family. Die Familie ist jetzt der Club. The family is now the club. Und sie sind bereit für ihre Brüder und für ihre Sache zu sterben. And they are ready to die for their brothers. Und das sage ich nicht nur so. And I'm not just saying this. Es sind schon viele wirklich gestorben. There are many that have already died. Weil sie mit Waffen gekämpft haben für ihr Gebiet, für ihren Club. Because they fought with weapons for their territory, for their club. Bist du bereit für Jesus zu sterben? Are you ready to die for Jesus? Ja, das geht noch etwas leichter. It's a little bit easier. Aber bist du auch bereit für deinen Bruder oder für deine Schwester zu sterben? But are you ready to die for your brother or sister? Ich meine jetzt nicht der liebste Freund neben dir. Not the nice friend next to you. Vielleicht der in der ganz anderen Reihe, der immer gleich nach dem Gottesdienst nach Hause geht und nicht mithilft. Maybe the brother or sister that sits on the other side of the room and leaves right away and doesn't help. Oder der Leiter eines Dienstes, der immer die falschen Entscheidungen fällt. Or the leader of a ministry that always makes the wrong decision. Bist du bereit, für den zu sterben? Are you ready to die for them? Ich bin so begeistert, wie die Biker für ihre Sache so einstehen können. I am so excited about the way bikers can be committed to their cause. Hätten wir etwas davon für unseren Herrn und für unsere Gemeinde? Wouldn't it be great if we had the same commitment to the Lord and to our churches? Wenn die Rocker Christen werden, when if the Rockers would become Christians, dann haben wir Erweckung in Wien. Then we would have revival in Vienna. Die haben jetzt einfach wirklich den falschen Gott, die armen Kerle. But they serve the wrong God. Das ist bei ihnen alles umsonst. For them everything is in vain. Sie sterben und sie können nichts mitnehmen. They die and they can't take anything with them. Wie viel mehr ist es wert, unserem Herrn so nachzufolgen mit ganzer Liebe, mit ganzer Hingabe? How much more worth is it that we follow the Lord with all of our love and with all our commitment? Jetzt kommt das Wichtigste. And now the most important. Wer jetzt wirklich Jesus liebt, whoever really loves Jesus, der wird seine Schafe weiden. They will feed his sheep. Wie kannst du Jesus je wirklich lieben und seine Schafe nicht weiden? How can you really love Jesus and not take care of his sheep? Vor einem halben Jahr war meine Frau in einem Seminar. A half a year ago, my wife was at a seminar. In Salzburg. In Salzburg. Ihr Österreicher habt gute Sachen. You Austrians have good stuff. Sie war da in diesem Seminar und ich hatte die schöne Aufgabe, die Familie eine Woche lang alleine zu organisieren. So my wife was at the seminar and I had the nice task of taking care of the family for 1 week. Vier Kinder. Four kids. Habt ihr kein Mitleid mit mir? Don't you feel sorry for me? Naja, ich habe bald gemerkt, ich werde das nicht in den Griff kriegen. And pretty soon I realized that I wouldn't be able to handle this. Aber ich bin ein Mann, ich plane. I'm a man, I plan. Und ich habe eine Prioritätenliste gemacht. And I made a list of priorities. Und da gab es Dinge, die waren ganz oben bei der Priorität. And there was things on the list that were totally on the top of the list. Das waren so Dinge, die meine Frau ihr so lieb und teuer waren. Those were things that were so precious to my wife. Zum Beispiel steht da so eine Pflanze im Wohnzimmer. For example, there's a plant in the living room. Diese Pflanze. This plant. Sie macht mich jetzt noch wahnsinnig. It makes me crazy even now. Ja, ich habe die gehütet, ich habe Wasser gegeben, ich habe alles für sie gemacht. I watered it, I took care of it, I did everything. Nach 2 Tagen hat ein Blatt so gemacht. After 2 days, 1 day? 2 days. 2 days, one leaf just wilted. Alles umsonst, ich krieg die Krise. Ich habe im Internet geschaut, wie rette ich eine Pflanze? So I really was upset, so I looked on the internet and how do I get a plant going again? Wasser gegeben ohne Ende, bis es überall ausgelaufen ist. I gave it water until the water was all over the floor. Und es wurde immer schlimmer. And it got worse. Aber das geht ja noch. It's still okay. Aber diese Glaskeramikplatte. But this ceramic das müsst ihr euch mal vorstellen, ja? Die ist 9 Jahre alt. This plate is 9 years old. Die sieht noch so aus wie am ersten Tag. It looks like it did on the first day. Da stehst du als Mann davor und sagst, da kannst du nur alles falsch machen. And you stand there and you say, I can only do everything wrong. Und ich habe geputzt wie ein Irrer. And I cleaned like a crazy person. Ich hatte wirklich Schwielen an den Fingern. I really had calluses on my fingers. Und ich war Gott so dankbar, dass meine Frau endlich nach Hause gekommen ist. And I was so thankful to God that my wife finally came home. Nein, nein. Ich kann eure Gedanken lesen. No, I can read your thoughts. Das ist unchristlich. This is not Christian. Ich höre es bis hierher, ja? I even hear it. Der will ein harter Rocker sein. He wants to be a hard rocker. Aber die Frau hat die Hosen an. But the wife has the pants on the family. So ist es nicht. That's not the way it is. Aber mal ganz ehrlich. But honestly. Wie könnte ich nicht für meine Liebe zu meiner Frau alles für sie tun? How can I not show my love for my wife with doing everything I can? Ich bin einfach nur Sklave meiner Liebe. I am a slave to my love. Und auch wenn ich das so ausgeführt habe, ihr werdet es nicht glauben, ich habe es gern für meine Frau getan. And I really, even if I told the story like this, I have to say I do it gladly for my wife. Denn ich habe die Schafe meiner Frau gehütet. Because I took care of the sheep of my wife. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, immer und immer wieder unseren Herrn Jesus Christus zu lieben. And that's why it is our task to love the Lord Jesus always. Und eben immer uns wieder diese Frage zu stellen, liebst du mich? And always for this question, do you love me? Jesus fragt dich jeden Tag wieder, liebst du mich? Jesus asks you this question every day, do you love me? Liebst du mich? Do you love me? Und das ist nicht eine Sache so nebenbei. And it's not something you do on the side. Ich meine, ich merke das. Wir sind da durch Wien gegangen und dann habe ich Junkies gesehen. Ja. We drove through Vienna and then I saw Junkies. Wie kann man Jesus lieben und achtlos an den Junkies vorbeigehen? How can you love Jesus and just pass these junkies by? Das schmerzt doch. It hurts. Ja. Das ist die Glaskeramikplatte Gottes. This is the glass ceramic plate of God. Schwierige Wörter, gell? Sorry. Oder wie kann ich den Ehekrach meiner Nachbarn ignorieren? Or how can I ignore the marriage troubles of my neighbor? Oder ein Kind, das weint, wie kann ich nicht versuchen, es wieder zum Lachen zu bringen? Or a child that cries, how can I not try to make him laugh? Oder wie kann ich zuschauen, wie mein Bürokollege gemobbt wird? Or how can I just look on as my colleague at work is mobbed? Oder wie kann ich mich freuen, wenn im Stammlokal rassistisch über Moslems gesprochen wird? Or how can I be glad when at my favorite restaurant they speak badly of Muslims? Wie kann ich nur die Pflanzen des Herrn verdorren lassen? How can I let the plant of the Lord dry up? Wie kann ich nur die Glaskeramikplatte meines Herrn verschmutzen? How can I dirty the glass ceramic plate of my Lord? Bitte sei mir nicht böse, wenn ich etwas direkt bin. Please don't be mad at me if I'm direct. Aber die Liebe Christi, die drängt mich. But the love of Christ motivates me. Und wenn du jetzt heute Morgen denkst, and if you think this morning, aber ich kann ja nicht die ganze Welt retten, but I can't save the whole world, dann sage ich dir, da hast du recht. Then I say you're right. Das stimmt, das können wir auch nicht. That's right, we can't do it either. Das kann niemand, das verlangt auch niemand. Nobody can do it and nobody requires this. Und schon gar nicht der barmherzige und liebende Gott, den wir haben. And especially not the merciful, loving God that we have. Es geht einfach darum, diese Schafe zu weiden, die Gott dir an deine Seite stellt. It is simply to take care of the sheep that God puts in your world. Sie sind in eurer Gemeinde. They are here in your church. In eurer Familie. In your family. Auf der Arbeitsstelle. At your work. Auf dem Weg zur Arbeit. On the way to work. Da, wo du bist. Where you are. Wir haben gehört, dass diese letzte Begegnung, wo Jesus Petrus nach der Liebe fragt, dass das so ein Hinweis auf einen Missionsbefehl ist. And we heard that this question that Jesus asked Peter, this was the introduction to the Great Commission. Und ich erinnere an Matthäus 28, Vers 19. And I remember Matthew 28, 19. Geht hinaus und machet Jünger. Go into all the world and make disciples. Taufet sie und lehret sie zu halten die Gebote des Herrn. Baptize them in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Wenn man diesen griechischen Urtext ganz genau liest, müsste man den anders übersetzen. And if you would read this in the original Greek, you would translate it differently. Dort heißt es gehend. It says as you go. Also während du gehst. As you go. Da wo du bist. Wherever you are. Mach Jünger. Make disciples. Ja, da gibt's auch Christen, die gehen immer an die Türe und die läuten und dann lesen sie so ihre Texte vor. There are Christians that go door to door and they read some text to the people. Das mag auch gut sein, aber that, gemeint ist jeden Moment deines Lebens. That could be good as well, but what he meant was every moment of your day. Da, wo du gerade bist. Where you are right now. Und ich bin jetzt das dritte Mal hier in Wien binnen eines Jahres. I have been in Vienna now within a year 3 times. Und ich habe ganz tief mal gespürt, es braucht hier Christen. And I really sensed deeply that they need Christians here. Die sagen, Herr, ich liebe dich. That say to him, I love you. Herr, ich liebe dich. Lord, I love you. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Lord, you know that I love you. Und es braucht Christen, die ihre Liebe in Tat und Wahrheit werden lassen. And there needs to be Christians that love in word and in deed. Eine Liebe, die alles andere dem unterordnet. A love that submits to everything else. Dem einen Ziel. With one goal. Weide seine Schafe. Take care of my sheep. Weide seine Schafe. Feed my sheep. Weide seine Schafe. Feed his sheep. Führe sie auf frische Auen. Lead them to green pastures. Soll ihnen an nichts fehlen. So that they don't lack anything. Höre ich ein Amen? Do I hear an Amen? Thank you very much. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Let's pray. Let's stand to pray. Herr Jesus Christus, wir preisen deinen heiligen Namen. Lord Jesus Christ, we praise your holy name. Wir beten zu dir. We pray to you. Denn du bist allein anbetungswürdig. That because you alone are worthy of our praise. Du bist allein unser Herr. You alone are our Lord. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. You are the way, the truth and the life. Und wir wollen dir sagen, wir lieben dich, Herr. And we want to say to you, we love you. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns vergibst, wo wir schwach sind. And I pray that you would forgive us where we've been weak. Und dass du uns neu die Stärke gibst zu lieben. And that you give us new strength to love. Und Bereitschaft, die Verantwortung anzunehmen. And the readiness to take on responsibility. Die Bereitschaft, das Kreuz auf uns zu nehmen. The readiness to take up our cross. Und das Vertrauen zu haben, dass dein Joch sanft ist. And to trust that your yoke is easy. Herr, ich bitte dich, lass uns ganz neu die Liebe zu dir erleben. And Lord, I ask that we would experience love to you in a new way. Und für all die Menschen, die diese Liebe so noch nie erfahren haben, Herr. And for all the people who have not experienced this love yet. Sende jetzt aus deinen Heiligen Geist zu diesen Leuten hier. Send your Holy Spirit to these people. Und die noch nie so diese tiefe Liebe empfunden haben. And those who have not experienced this deep love. Höre sie jetzt an. Hear them now. Tief im Herzen. Deeply in their heart. Denn du hast sie zuerst geliebt. Because you loved them first. Deine Liebe kommt zuerst. Your love comes first. Wir dürfen sie erwidern. And we only reply. Ich bitte dich um Heilung. I pray for healing. Heilung von Herzen und Seelen. Healing, von Wunden. Healing of wounds. Healing of the heart and the soul. Und für eine neue Kraft und eine neue Inspiration in deinem Heiligen Geist. And for new strength. And new inspiration by your Holy Spirit. Führ uns immer näher an deinen Thron heran. Lead us ever closer to your throne. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.